15.30 Uhr hier ist Trias 1. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Nachrichten. Anschließend zwei Wiederholungen aus der heutigen Rundschau am Morgen. Zunächst die Nachrichten. Mit einem perfekten Start des amerikanischen Raumschiffes Apollo 11 hat heute das bisher größte Raumfahrtunternehmen in der Geschichte der Menschheit begonnen. Pünktlich um 14.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfolgte in Cap Kennedy der Start der Kapsel, an deren Bord sich die Astronauten Armstrong, Collins und Aldrin befinden. Zurzeit fliegt das Raumschiff auf einer Parkbahn um die Erde. Nach einer Überprüfung aller Systeme wird endgültig entschieden, ob die Astronauten den Weg zum Mond einschlagen, den Armstrong und Aldrin als erste Bewohner der Erde Montag früh betreten sollen. Der Flugplan sieht vor, dass um 17.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit durch eine neue Zündung der dritten Stufe der Trägerrakete die notwendige Fluchtgeschwindigkeit zur Überwindung der Erdanziehungskraft erreicht wird. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA äußerte sich sehr zufrieden über den präzisen Beginn des Unternehmens. Die Trägerrakete vom Typ Saturn V, die unter ohrenbetäubendem Donnern und in einem Meer von Flammen und Rauch von der Startrampe in Cap Kennedy abhob, funktionierte fehlerfrei. Hunderttausende von Schaulustigen verfolgten direkt den Beginn der Mondexpedition, während weitere Millionen den Start der Apollo 11 über Fernsehen oder Rundfunk in aller Welt erlebten. Den nächsten Bericht über den Flug von Apollo 11 bringt Trias 1 gegen 17.10 Uhr und Trias 2 im Rahmen der Sendung Treffpunkt für junge Hörer um 16.40 Uhr. Außerdem informieren wir Sie ständig in den Nachrichtensendungen.